Ich geb ihr heute Leben, wo man nur weiß, sind sich gegen unsere Helden zu bewegen. Es scheiden ihr Fremde, welche Helden vor dem Verbrechen. Tausende Berichte jedes Jahr, damit du die Gräuel nie vergisst. Die Tagen der Rose schreiben weiter ihre Lügen. Bei euch liegt das Blut der Tote. Vergessen, wer sie sind, hab vergessen, wer sie waren. Was sie aus ihnen macht, hab vergessen ihre Heldentaten. Diese Märchen glaub ich nicht, werden weiter unsere Helden ehren. Traue mich mit schwarzen Fahnen, werden uns gegen die Lügen wehren. Stand auf, die sie erfahren, helfen wir.